der Taverne seh ich mich nach dir. Mädel, in weiter Ferne, wann kommst du zu mir? Ich sah du man den Waffe, und doch blieb ich stets allein. Oft dacht ich, nachts vor dem Schlafen, schön wär's jetzt bei dir zu sein. Heimlich träumt man, dass die Liebe wie im Märchen schön und ewig ist. Lass die Träume sich erfüllen, wenn du morgen wieder bei mir bist. Thank you.